Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 24, Vers 35. Himmel und Erde werden vergehen, doch meine Worte bleiben ewig. Gott segne dieses Wort. Gottes ewiges Wort. Was wir hier soeben gelesen haben, ist die Versprechung unseres Herrn Jesus Christus, dass obwohl Himmel und Erde eines Tages nicht mehr so sein werden, wie sie nun sind, sondern vergehen werden, werden seine Worte bestehen bleiben. Jesus spricht hier von der Zukunft, also wenn er in dem Moment, wenn er wieder, also das zweite Mal also zurückkommt. Im Englischen nennen wir das the second coming, und Jesus kommt zurück und er macht also eine Zukunftsvoraussage. Und was wichtig zu verstehen ist hier, ist, dass er uns warnt vor Leuten, die sagen, ja, die Zukunft ist so und so oder machen Vorhersagen oder Prophezeiungen oder was auch immer. Lest mal durch, geht mal in Matthäus 24 rein. Und lest mal nach, das ist im Großen und Ganzen unser Herr Jesus Christus, der hier spricht. Und er warnt uns, also vor Leuten, die also sagen, sie können die Zukunft voraussagen. Keiner kann das, niemand. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns davon fernhalten. Die Bibel warnt uns sogar von in Zukunftsvoraussagen oder ja, was wir heute Horoskop vielleicht nennen und sowas, und, dass wir da nicht mitmachen. Oder Wahrsagerei. Das sind alles Sachen, vor denen uns die Bibel warnt. Im Alten Testament war es sogar so, dass Leute, die solche Sachen gemacht haben, das war unter Todesstrafe gestellt. Also, sehr, sehr wichtig und schwergewichtig zu verstehen. Und andererseits ist es so, dass eben Jesus Christus ja uns sein Wort gegeben hat. Und er ist das ewige Wort. Also wir sollten uns gar nicht, überhaupt nicht unsere Herzen und unsere Gedanken auf die Zukunft und die Vorhersagerei bedienen oder da gar nicht drauf eingehen, sondern tagtäglich in seinem Wort, also in der Bibel, aufgehen, jeden Tag sein Wort lesen und uns von seinem lebendigen, ewigen Wort leiten lassen und in unserer persönlichen Beziehung mit Christus wachsen. Darauf kommt es an, und das ist das Entscheidende. Und wenn wir das nicht verstehen, dann haben wir entweder keine persönliche Beziehung mit Christus oder da ist noch Raum zum Wachsen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir Christus' Worte alle Achtung schenken hier und auch die Warnungen hier zu Herzen nehmen und praktisch in unser Leben schalten und walten lassen, so wie uns das unser Herrgott hier auch lehrt. Denn Jesus Christus ist das ewige Wort. Und lieber Jesus, wir danken dir für diesen Bibeltext aus dem Matthäusevangelium. Und wir beten, dass alle Menschen zu dir kommen und auch hier das ganze Matthäusevangelium mal durchlesen und auch besonders dieses Kapitel 24 durchlesen und zu Herzen nehmen und tagtäglich in dein Wort gehen, denn du bist das ewige Wort. Und dein Wort bleibt bestehen, für jetzt und immer da. Wir danken dir, Herr Jesus. Lieben dich und beten in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.